Siebentes Buch. Siebentes Kriegsjahr, 52 vor Christus. Vercingetorix, der große Führer eines allgemeinen Aufstands, unterliegt. Erstens eckige Klammer zu, da Gallien ruhig war, reiste ich, wie ich es mir vorgenommen hatte, nach Oberitalien, um die Gerichtstage abzuhalten. Dort erfuhr ich von der Ermordung des Clodius und traf, von dem Senatsbeschluss, dass alle Wehrfähigen den Fahneneid leisteten, in Kenntnis gesetzt, Anstalten, eine Aushebung in der ganzen Provinz vorzunehmen. Dies wurde schnell in Gallien bekannt. Die Gallier behaupteten zusätzlich und dichteten noch hinzu, dass ich, was die Sachlage zu erfordern schien, durch die Unruhe in Rom zurückgehalten würde und angesichts dieser so großen politischen Spannungen nicht zum Heere kommen könne. Durch diese Gelegenheit verlockt, begannen die schon vorher über ihre Unterwerfung unter unserer Herrschaft erbitteten, offener und kühner Kriegspläne zu schmieden. Die Fürsten beriefen unter sich Versammlungen in versteckten Waldgegenden ein und beklagten sich über die Hinrichtung des Acco. Sie wiesen darauf hin, dass sie das gleiche Los treffen könne, und beklagten das gemeinsame Schicksal Galliens. Mit allen möglichen Versprechungen und Belohnungen riefen sie die Männer auf, welche den Krieg beginnen und selbst unter eigener Lebensgefahr Gallien befreien sollten. In erster Linie müsse man, sagten sie, Sorge tragen, dass ich vom Heere getrennt würde. Dies sei leicht, weil weder die Legionen in Abwesenheit des Feldherrn die Winterquartiere zu verlassen wagten, noch der Feldherr ohne Bedeckung zu den Legionen kommen könne. Schließlich sei es besser, im Kampfe zu fallen, als den alten Kriegsruhm und die von den Vätern ererbte Freiheit nicht wieder zu gewinnen. Zweitens eckige Klammer zu, in diesen Verhandlungen erklärten die Carnuten offen, sie scheuten um der gemeinsamen Rettung willen keine Gefahr, und versprachen, als allererste den Krieg zu eröffnen. Da sie augenblicklich durch Geiseln gegenseitig keine Bürgschaft leisten könnten, baten sie, damit die Sache nicht verraten werde, solle durch feierlichen Eid unter den von allen Stämmen herbeigeholten Feldzeichen, es ist das nach ihrem Brauch die feierlichste religiöse Zeremonie, festgesetzt werden, dass man sie nicht nach Kriegsbeginn im Stich lasse. Die Carnuten ernteten höchstes Lob. Der Eid wurde von allen Anwesenden geleistet, die Zeit für das Unternehmen bestimmt und die Versammlung geschlossen. Drittens eckige Klammer zu, als dieser Termin kam, eilten die Carnuten, geführt von Cotoratus und Conconitodum Nennus, zwei tollkühnen Männern, nach Genabum und ermordeten die römischen Bürger, die sich zu Handelszwecken dort niedergelassen hatten, unter ihnen Gaius Fufius Cita, einen ehrenhaften römischen Ritter, der auf meinen Befehl das Amt eines Proviantmeisters übernommen hatte. Sie plünderten deren Hab und Gut. Schnell drang diese Kunde zu allen gallischen Stämmen. Denn so wie ein bedeutenderer und wichtigerer Vorfall sich ereignet, geben sie ihn durch Zurufe von Posten zu Posten über das Land und die Landschaften weiter. Andere nehmen sie der Reihe nach auf und geben sie an die Nächsten. So geschah es auch da als. Was nämlich bei Genabum geschah, war bereits vor Ablauf der ersten Nachtwache in dem Gebiet der Arverner bekannt. Dabei betrug die Entfernung 160 Meilen. Viertens eckige Klammer zu, auf ähnliche Weise peitschte jeder Arverner Vercingetorix, ein sehr einflussreicher junger Mann, mit Leichtigkeit seine Schutzbefohlenen auf, die er aufgeboten hatte. Sein Vater hatte die Führerschaft ganz Galliens und war, weil er nach der Königswürde strebte, von seinen Stammesgenossen ermordet worden. So wie man des Vercingetorix Plan vernahm, lief man zu den Waffen. Schwierigkeiten machten ihm Gobanitio, der Bruder seines Vaters, und sonstige Vornehme, welche glaubten, man dürfe auf diese Art und Weise das Schicksal nicht herausfordern. Er wurde von ihnen aus der Stadt Gergovia vertrieben. Trotzdem gab er seinen Plan nicht auf und unterhielt auf dem Lande eine ausgewählte Schar verwegener, heruntergekommener Männer. Als er diese beisammen hatte, wandte er sich an alle möglichen Menschen seines Stammes und gewann sie für seinen Plan. Er forderte sie auf, um der gemeinsamen Freiheit willen zu den Waffen zu greifen. Als er größere Truppenmassen beisammen hatte, jagte er seine Gegner, von denen er kurz vorher vertrieben worden war, aus dem Lande. Der Titel König wurde ihm von seinen Anhängern gegeben. Überall hin schickte er Gesandtschaften und beschwor alle, ihn treu zu verharren. Er gewann rasch die Senonen, Parisier, Pyktonen, Kadoker, Turoner, Aulaker, Lemoviken, Ander und alle übrigen Küstenstämme für sich. Einstimmig wurde ihm der Oberbefehl übertragen. Nach Übernahme der Gewalt forderte er von all diesen Stämmen Geiseln, befahl ihnen, ihm schnell eine bestimmte Anzahl von Soldaten zuzuführen, und setzte fest, wie viel Waffen und bis zu welcher Zeit sie ein jeder Stamm zu Hause aufbringen solle. Sein besonderes Augenmerk richtete er auf die Reiterei. Höchsten Eifer verband er mit größter Strenge. Durch die Härte der Strafe nötigte er zögernd die. Denn bei einem größeren Verbrechen ließ er die Übeltäter durch Feuer und alle möglichen Martern qualvoll töten. Bei leichterem Anlass ließ er ihnen die Ohren abschneiden oder ihnen ein Auge ausstechen und sie dann nach Hause schicken, damit sie den übrigen ein warnendes Beispiel seien und andere durch die grausige Strafe abschreckten. Fünftens eckige Klammer zu. Als er durch solch strenges Regiment schnell ein Heer zusammengebracht hatte, schickte er den Kadoker Lukterius, einen verwegenen Mann, mit einem Teil der Truppen in das Gebiet der Rutenen. Er selbst marschierte in das der Biturigen. Infolge seiner Ankunft schickten diese zu den Heduern, unter deren Schutz sie standen, Gesandte mit der Bitte um Beistand, um desto leichter die feindlichen Truppen bestehen zu können. Auf Rat der Legaten, die ich beim Heer zurückgelassen hatte, schickten die Heduer den Biturigen Fußvolk und Reiterei zu Hilfe. Als die Hilfstruppen an die Niere gekommen waren, die das Gebiet der Biturigen von dem der Heduer trennt, blieben sie wenige Tage dort, wagten nicht den Fluss zu überschreiten, kehrten nach Hause zurück und meldeten unseren Legaten, sie seien aus Furcht vor der Treulosigkeit der Biturigen umgekehrt. Sie hätten nämlich erfahren, dass diese den Plan gehabt hätten, sie nach Überschreiten des Flusses auf der einen Seite einzuschließen, während es auf der anderen die Arverner tun sollten. Ob das die Heduer aus dem den Legaten angegebenen Grunde oder aus Treulosigkeit taten, was durchaus nicht feststeht, kann nicht mit Sicherheit behauptet werden. Nach ihrem Abmarsch verbanden sich die Biturigen sofort mit den Arvernern. Sechstens eckige Klammer zu. Als mir dies nach Italien gemeldet wurde und ich sah, dass die Verhältnisse in Rom durch das energische Einschreiten des Pompeius in einen erträglichen Zustand gekommen waren, begab ich mich nach Oberitalien. Dort sah ich mich in größter Schwierigkeit, wie ich zum Heere gelangen sollte. Denn wenn ich die Legionen nach Oberitalien marschieren ließ, würden sie unterwegs, wie ich einsah, in Kämpfe verwickelt werden. Eilte ich aber selbst zum Heere, so konnte ich in diesen Zeiten nicht einmal den Stämmen meine Sicherheit anvertrauen, die noch ruhig schienen. Siebtens eckige Klammer zu. Inzwischen gewann der Kadoker Lukterius, ins Gebiet der Rutenen geschickt, diesen Stamm für die Arverner. Ins Gebiet der Nitiobrugen und Gabala vorgerückt, empfing er von beiden Stämmen Geiseln, hob eine große Streitmacht aus und versuchte, in Richtung auf die Provinz einen Vorstoß zu machen. Auf diesen Nachricht hin glaubte ich, alle anderen Pläne zurückstellen und nach Narbo eilen zu müssen. Dort ermutigte ich die Furchtsamen, legte in das Land der zur römischen Provinz gehörenden Rutenen, der Volker, Arikumike und Tolosaten um Narbo, alles. Den Feinden benachbarte Gebiete, Besatzungen und Befahl, ein Teil der Truppen in Oberitalien und der aus Italien herangeführte Ersatz solle sich im Gebiet der Helvier, der Nachbarn der Arverner, sammeln. Achtens eckige Klammer zu. Da Lukterius durch diese Vorkehrungen bereits zurückgedrängt und zurückgewichen war, weil er es für gefährlich hielt, zwischen die Besatzungstruppen sich vorzuwagen, marschierte ich ins Gebiet der Helvier. Obwohl das Kevenengebirge, welches das Land der Arverner von dem der Helvier trennt, in der kältesten Jahreszeit durchaus hohen Schnee den Marsch behinderte, gelangte ich doch nach Wegräumen des 6 Fuß hohen Schnees und Freimachen der Wege unter ungeheuren Anstrengungen der Soldaten an die Grenze des Arafenerlandes. Ich überwältigte die Überraschten, die sich durch das Kevenengebirge wie durch eine Mauer geschützt glaubten. Denn niemals waren auch nur für einen einzelnen Menschen in dieser Jahreszeit die Fußsteige gangbar. Ich befahl meinen Reitern, möglichst weit umherzustreifen und den Feinden einen möglichst großen Schrecken einzujagen. Schnell wurde das mündlich und schriftlich Vercingetorix gemeldet. Voller Schrecken umringten ihn geschlossen die Afener und beschworen ihn, für ihr Hab und Gut zu sorgen und nicht zuzulassen, dass sie von den Feinden geplündert würden, zumal er sehe, dass auf sie die ganze Kriegslast gelegt werde. Auf ihre Bitten hin brach er aus dem Gebiet der Bitterigen in Richtung auf die Afener auf. Neuntens eckige Klammer zu, aber ich hielt mich nur 2 Tage in diesen Gegenden auf, weil ich vermutet hatte, dass es nach der mit Vercingetorix gemachten Erfahrung so kommen werde, verließ, um Ersatz und Reiterei aufzubieten, das Heer und stellte es unter den Befehl des jungen Brutus. Ihm schärfte ich ein, die Reiterei in alle Himmelsrichtungen möglichst weit ausschwärmen zu lassen. Ich würde mir Mühe geben, nicht länger als 3 Tage fern zu bleiben. Hierauf marschierte ich wieder vermuten der eigenen Leute möglichst schnell nach Wien. Dort traf ich die jüngst ausgehobene Reiterei an, die ich geraume Zeit vorher dorthin geschickt hatte, unterbrach den Marsch weder bei Tag noch bei Nacht und eilte durch das Gebiet der Haduer in das der Lingonen, wo 2 Legionen überwinterten. Ich wollte durch Schnelligkeit den Haduern zuvorkommen, falls sie etwas gegen meine Sicherheit im Schilde führten. Dort angekommen, schickte ich zu den übrigen Legionen und zog sie an einem Ort zusammen, bevor noch meine Ankunft den Afenern gemeldet werden konnte. Als dies Vercingetorix erfuhr, führte er sein Heer in das Gebiet der Bitterigen zurück, marschierte von dort fort und traf Anstalten zum Sturm auf Gorgobina, die Hauptstadt der Boier, die ich nach ihrer Niederlage im Helvetischen Kriege dort angesiedelt und den Helvetiern zugeteilt hatte. Zehntens eckige Klammer zu folgendes erschwerte sehr die Durchführung meiner Pläne, ich fürchtete, wenn erst die Tributpflichtigen der Haduer überwältigt seien, dass dann ganz Gallien abfalle. Sehe es doch, dass ich meinen Freunden keinen Schutz mehr böte. Wenn ich aber die Legionen früher aus den Winterquartieren führte, war zu befürchten, dass ich infolge der schwierigen Zufuhren mit der Verpflegung in Not geriete. Es schien mir indessen doch besser zu sein, alle Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, als einen solchen Schimpf zu dulden, die Zuneigung aller meiner Anhänger zu erschüttern. Daher legte ich den Haduern eindringlichst ans Herz, Verpflegung herbeizuschaffen, und schickte zu den Boiern Boten, die sie über mein Anrücken unterrichten und ermutigen sollten, in Treue zu verharren und dem Angriff der Feinde tapfer zu begegnen. Ich ließ 2 Legionen und den ganzen Tross des Heeres in Agadenkum zurück und marschierte ins Boierland. Elftens eckige Klammer zu am übernächsten Tag vor Felaunodunium, einer Senonenstadt. Angekommen, machte ich mich daran, sie zu belagern, um keinen Feind in meinem Rücken zu lassen und desto bequemere Getreidezufuhr zu haben, und schloss sie innerhalb 2 Tage ein. Als am 3. aus der Stadt Gesandte erschienen und sich unterwarfen, befahl ich, die Waffen zu strecken, Zugvieh zu liefern und 600 Geiseln zu stellen. Diese Forderungen durchzuführen, ließ ich den Legaten Gaius Trebonius zurück, um selbst möglichst schnell an mein Ziel zu kommen. Ich marschierte nach Genabum im Gebiet der Carnuten. Diese brachten auf die Nachricht vom Angriff auf Felaunodunum in der Annahme, dieser werde sich länger hinziehen, doch eine Streitmacht auf, die sie zu Hilfe schicken wollten. Ich traf in 2 Tagen dort ein. Vor der Stadt schlug ich ein Lager auf, verschob aber infolge Zeitmangels den Angriff auf den nächsten Tag und befahl der Truppe, alle Maßnahmen hierfür zu treffen. Weil eine Brücke über die Niere zur Stadt führte, fürchtete ich, die Bewohner könnten nachts aus ihr entweichen, und ließ deswegen 2 Legionen alarmbereit bivakieren. Die Genaber hatten kurz vor Mitternacht in aller Stille die Stadt verlassen und begannen, den Fluss zu überschreiten. Als mir dies durch meine Posten gemeldet wurde, schickte ich die 2 Legionen, denen ich Alarmbereitschaft befohlen hatte, durch die vom Feuer zerstörten Tore in die Stadt hinein und bemächtigte mich ihrer, wobei alle Feinde bis auf ganz wenige gefangen genommen wurden. Die Enge der Brücke und der Straßen hatte die Flucht der großen Masse verhindert. Ich ließ die Stadt plündern und einäschern, verteilte die Beute an die Soldaten, führte das Heer über die Loire und erschien im Gebiet der Bitterigen. zwölftens eckige Klammer zu sowie Vercingetorix von meiner Ankunft hörte, gab er die Belagerung auf und marschierte gegen mich. Ich hatte inzwischen die von Noviodunum, einer am Wege gelegenen Stadt der Biturigen, eingeleitet. Als aus ihr Gesandte mit der Bitte kamen, ihnen Gnade zu gewähren und ihr Leben zu schonen, befahl ich, um durch Schnelligkeit, durch sie hatte ich die meisten Erfolge erzielt, auch das Übrige zu Ende zu führen, die Waffen auszuhändigen, die Pferde abzugeben und Geiseln zu stellen. Als ein Teil dieser bereits übergeben war, das Übrige in die Wege geleitet wurde und Zenturionen mit nur wenigen Soldaten hineingeschickt waren, die Waffen und das Zugvieh zu holen, tauchten plötzlich die feindlichen Reiter in der Ferne auf, die dem Zug des Vercingetorix vorausgeritten waren. Sowie die Städter sie erblickten und auf Entsatz hofften, erhoben sie ein Geschrei und begannen sofort zu alarmieren, die Tore zu verschließen und die Mauern zu besetzen. Da die Zenturionen in der Stadt an dem Benehmen der Gallier bemerkten, dass irgendwie ein neuer Anschlag von ihnen geschmiedet werde, zogen sie die Schwerter, besetzten die Tore und führten alle ihre Leute unversehrt zurück. 13. Eckige Klammer zu. Ich ließ unsere Reiter aus dem Lager führen und begann ein Reitergefecht. Als sie bereits in Bedrängnis geritten, schickte ich die rund 400 germanischen Reiter zur Hilfe, die ich von Anfang an in der Regel mit mir führte. Ihrem Ansturm konnten die Gallier nicht standhalten und zogen sich, in die Flucht geschlagen, mit schweren Verlusten in die Stadt zurück. Als sie so verjagt waren, gerieten die Stadtbewohner erneut in Schrecken, ergriffen die Männer, auf deren Betreiben ihrer Meinung nach das Volk aufgewiegelt worden war, lieferten sie mir aus und ergaben sich. Ich marschierte hierauf nach Avaricum, der größten, befestigten und in fruchtbarster Gegend gelegenen Stadt der Biturigen, weil ich die Zuversicht hatte, nach ihrer Einnahme den ganzen Stamm der Biturigen unterwerfen zu können. 14. Eckige Klammer zu. Nach so vielen aufeinanderfolgenden Niederlagen in Felaunodunium, Genarum und Noviodunium berief Vercingetorix seine Stammesgenossen zu einem Kriegsrat. Er machte ihnen klar, dass der Krieg ganz anders als bisher geführt werden müsse. Mit allen Mitteln müsse man darauf bedacht sein, die Römer am Futter holen und an der Zufuhr zu hindern. Dies sei leicht, da sie selbst Reiter im Überfluss hätten und dabei durch die Jahreszeit unterstützt würden. Das Futter könne nämlich noch nicht geschnitten werden. Notgedrungen müssten sich die Feinde zersplittern und es Tag für Tag aus einzelnen Geöften holen. Sie alle könnten von den Reitern aufgerieben werden. Außerdem müssten der gemeinsamen Rettung wegen alle Sonderinteressen geopfert werden. Die Dörfer und Geöfte müssten in dem Umkreise, soweit die Römer beim Futterholen voraussichtlich kämen, angezündet werden. Für sie selbst sei Futter in Hülle und Fülle vorhanden, weil sie von denen unterstützt würden, in deren Gebiet der Krieg geführt werde. Wir aber würden den Mangel nicht überstehen oder uns nur unter großer Gefahr weiter vom Lager entfernen. Es sei ganz gleichgültig, ob sie uns selbst töteten oder unseres Trosses beraubten, da ja nach dessen Verlust ein Krieg nicht mehr geführt werden könne. Außerdem müssten die Städte in Flammen aufgehen, welche nicht durch Befestigungen und natürliche Lage vor jeder Gefahr geschützt seien, damit sie nicht Schlupfwinkel für solche seien, die sich dem Kriegsdienst entzogen und uns dazu dienten, dort Proviant und Beute zu holen. Wenn das auch drückend und hart erscheine, so müsse man es als viel härter empfinden, dass Kinder und Frauen in die Knechtschaft fortgeschleppt und sie selbst niedergemäht zählt würden. Das sei das unausweichliche Los der Besiegten. 15. Eckige Klammer zu. Einstimmig wurde dieser Vorschlag gebilligt, und an einem einzigen Tage wurden mehr als 20 Städte der Biturigen eingeäschert. Das gleiche geschah bei den übrigen Stämmen. Überall sah man die Feuer lodern. Wenn dies auch alle schmerzlich empfanden, trösteten sie sich indessen damit, dass sie, da ja der Sieg sicher sei, rasch, wie sie vertrauten, das Verlorene wieder gewinnen würden. Betreffs Avaricums wurde in dem gemeinschaftlichen Kriegsrat beraten, ob man es einäschern oder verteidigen solle. Da warfen sich die Biturigen allen anwesenden Galliern zu Füßen, man solle sie doch nicht zwingen, eigenhändig die schönste Stadt fast ganz Galliens anzustecken, die ein Schutz und Schmuck des Landes sei. Sie könnten sie leicht bei ihrer natürlichen Lage schützen, weil sie, fast auf allen Seiten von dem Fluss und Sumpfe umgeben, nur einen einzigen, dazu noch sehr schmalen Zugang habe. Man entsprach ihren Bitten, zunächst gegen die Warnung des Vercingetorix. Dann aber gab er aufgrund ihres Flehens und des mitleidigen Eintretens der anderen nach. Geeignete Verteidiger für die Stadt wurden bestimmt. 16. Eckige Klammer zu Vercingetorix folgte mir nur langsam und wählte einen durch Sümpfe und Wälder geschützten und 16 Meilen von Avaricum entfernten Platz für sein Lager aus. Dort erfuhr er durch auf die einzelnen Tageszeiten verteilte Spätrupps, was bei Avaricum vorging, und gab seine Befehle. Er beobachtete alle unsere Abteilungen, die Futter und Getreide holten, überfiel sie einzeln und zersplittert, wenn sie sich weiter als notwendig entfernten, und brachte ihnen empfindliche Verluste bei, obwohl man bei uns, soweit sich planvoll vorausschauen ließ, dem Einhalt zu bieten versuchte dadurch, dass man zu unbestimmten Zeiten und auf verschiedenen Wegen auszog. 17. Eckige Klammer zu Ich schlug auf der Seite der Stadt, wo es keinen Fluss und keine Sümpfe gab und sie, wie erwähnt, nur einen engen Zugang hatte, ein Lager auf und begann, einen Angriffsdamm aufzuwerfen, Laufganghütten heranzubringen und 2 Belagerungstürme zu errichten. Denn sie rings durch einen Wall einzuschließen, ließ das Gelände nicht zu. Unaufhörlich erinnerte ich die Boyer und Hedur an die Verpflegung. Diese unterstützten mich nur schwach, weil sie die Sache lässig betrieben, jene verzehrten bei ihren kleinen Vorräten, der Stamm war nur klein und schwach, schnell selber, was sie hatten. Das Heer geriet mit der Verpflegung in schwerste Bedrängnis in einem Maße, dass die Truppe einige Tage ganz ohne Brot war und dadurch den ärgsten Hunger stillte, dass sie Vieh aus entfernten Dörfern auftrieb. Trotzdem hörte man kein einziges Wort, dass der Hoheit unseres Volkes und der früheren Sieger unwürdig gewesen wäre. Als ich bei der Schanzarbeit die einzelnen Legionen ansprach und erklärte, ich wolle die Belagerung aufgeben, falls sie allzu bittere Not litten, da baten mich sogar alle, dies nicht zu tun. Sie hätten mehrere Jahre unter mir so gedient, dass sie keine Schande ertrügen und nirgends unverrichteter Sache abzögen. Sie würden es als Schmach empfinden, wenn sie eine begonnene Belagerung aufgeben. Besser sei es, alle Drangsale zu erdulden, als nicht die römischen Bürger zu rächen, die durch den Verrat der Gallier in Genabum umkamen. In gleicher Weise baten sie ihre Zenturionen und Militärtribunen, mir das zu übermitteln. 18. Eckige Klammer zu Als die Belagerungsstürme bereits an die Mauer gerückt waren, erfuhr ich von Gefangenen, Vercingetorix sei nach Verbrauch des Futters näher an Avaricum gerückt und, um uns in die Falle zu locken, mit den leichten Truppen, die in der Regel zwischen den Reitern kämpften, in den Raum marschiert, wohin wir seiner Vermutung nach am folgenden Tage zum Futter holen kämen. So wie ich das erfuhr, brach ich um Mitternacht in aller Stille auf und erschien im Morgengrauen vor dem Lager. Durch Kundschafter von meinem Anrücken aufgeklärt, brachte er schnell die Wagen und den Tross in dichte Waldungen und ließ alle Truppen auf einer offenen Anhöhe in Stellung gehen. Auf diese Meldung hin ließ ich meinen Tross schnell fortschaffen und die Legionen sich kampffertig machen. 19. Eckige Klammer zu Der Hügel stieg von unten sanft an. Auf allen Seiten schloss ihn ein schwer zugänglicher Sumpf in einer Breite von höchstens 50 Fuß ein. Hier behaupteten sich die Gallier nach Abbruch der Brücken im Vertrauen auf die sichere Stellung und hielten nach Stämmen geordnet alle passierbaren Stellen und Übergänge des Sumpfes besetzt, fest entschlossen, unsere darin nur schwer vorwärts kommenden Truppen von oben herab zu überfallen, wenn sie versuchten, ihn zu durchdringen. Wer nur die Nähe des Zieles sah, hätte annehmen können, die Feinde seien zum Kampf unter gleichen Bedingungen bereit. Wer aber die Ungleichheit der Lage durchschaute, erkannte, dass sie mit irreführender Verstellung sich darboten. Als die Soldaten empört waren, dass die Feinde ihren Anblick in so geringer Entfernung ertragen könnten, und das Signal zum Kampfe verlangten, machte ich ihnen klar, wie viel Opfer und wie vieler tapferer Männer Tod der Sieg notwendigerweise kosten würde. Wenn ich sie so einsatzbereit sähe, dass sie keine Gefahr zu meinem Ruhm scheuten, so müsste man mich des größten Unrechts zeihen, falls ich ihr Leben nicht höher einschätzte als meinen Vorteil. So beruhigte ich die Soldaten, führte sie am gleichen Tage ins Lager zurück und leitete die sonstigen Vorbereitungen zur Belagerung der Stadt ein. 20. Eckige Klammer zu, als Vercingetorix zu seinen Stammesgenossen zurückgekehrt war, wurde er des Verrates beschuldigt, dass er zunächst näher an uns herangerückt, dann mit der ganzen Reiterei abgerückt sei, so große Truppenmassen ohne Befehlshaber zurückgelassen habe und wir nach seinem Abzug zu für uns so gelegener Zeit und mit solcher Schnelligkeit erschienen seien, dies alles habe nicht zufällig oder unabsichtlich geschehen können. Er ziehe die Herrschaft über Gallien mit meinem Einverständnis vor, als dass er sie durch ihr Entgegenkommen haben wolle. Auf derartige Anschuldigungen erwiderte er Folgendes: Wenn er vorgerückt sei, so sei es geschehen aus Mangel an Futter, sogar auf ihren eigenen Rat. Wenn er näher an die Römer herangerückt sei, so sei er dazu bestimmt worden durch den Vorteil des Geländes, das sich durch sich selbst ohne künstliche Befestigung schütze. Die Dienste der Reiter habe er einerseits nichts im sumpfigen Gelände entbehren können, andererseits aber seien sie ihm dort, wohin sie abgerückt waren, nützlich gewesen. Den Oberbefehl habe er bei seinem Weggang mit Absicht nicht einem anderen übergeben, damit dieser nicht durch die Kampfeslust der Menge sich zum Kampfe verleiten ließ. Danach strebten, wie er sehe, aus Schwäche alle, weil sie die Strapazen nicht länger ertragen wollten. Wenn die Römer zufällig eingetroffen seien, so müsse man dem Schicksal danken. Wenn sie auf jemandes Botschaft gekommen seien, so müsse man diesem Dank wissen, weil man von der Höhe ihre geringe Zahl feststellen und oft die Tapferkeit derer verächtlich herabsehen konnte, welche den Kampf nicht gewagt und sich schimpflich ins Lager zurückgezogen hatten. Was die Herrschaft anbelange, so erstrebe er sie nicht durch Verrat von Cäsar, da er sie ja durch Sieg haben könne, der ihm und ganz Gallien sicher sei. Ja, er gebe sie ihnen sogar zurück, wenn sie meinten, ihm mehr Ehre zu erweisen, als sie von ihm Vorteile empfingen. Damit ihr seht, sagte er, dass ich wahr spreche, höret römische Soldaten. Er führte Sklaven vor, die er beim Futterholen wenige Tage vorher aufgegriffen hatte, hungern und im Gefängnis martern ließ. Diese, schon vorher belehrt, was sie auf Fragen antworten sollten, behaupteten, sie seien Legionssoldaten. Aus Hunger und Not hätten sie heimlich das Lager verlassen, um etwas Getreide oder Vieh auf den Feldern zu finden. Ähnliche Not leide das ganze Heer, und niemandes Kräfte reichten aus, um die Strapazen der Schanzarbeit zu ertragen. Da habe der Feldherr beschlossen, wenn er nichts bei der Belagerung der Stadt ausrichte, das Heer in 3 Tagen wegzuführen. Diese Dienste, fuhr Vercingetorix fort, empfanget ihr von mir, den ihr des Verrates beschuldigt, durch dessen Eingreifen ein so großes siegreiches Heer, wie ihr seht, ohne dass ihr einen Tropfen Blut vergösset, durch Hunger beinahe aufgerieben wurde. Dass es, wenn es sich schimpflich aus dieser Flucht zurückzieht, kein Stamm in ihrem Lande aufnimmt, dafür habe ich bereits gesorgt. 21. Eckige Klammer zu, die gesamte Menge erhob lautes Beifallsgeschrei und klirrte ihrer Sitte gemäß mit den Waffen. Das pflegen sie bei dem zu tun, dessen Worte sie billigen. Vercingetorix sei der ausgezeichnetste Führer, an seiner Treue sei nicht zu zweifeln, mit größerer Überlegung könne der Krieg nicht geführt werden. Sie beschlossen, aus allen Truppen 10.000 ausgesuchte Mannschaften in die Stadt zur Hilfe zu schicken und die gemeinsame Rettung nicht den Vitorigen allein zu überlassen, weil, wie sie wussten, der Endsieg so gut wie sicher nur davon abhänge, dass sie die Stadt behaupteten. 22. Eckige Klammer zu, der hervorragenden Tüchtigkeit unserer Soldaten begegneten die Gallier mit allen möglichen Kriegslisten. Sie sind darin ein sehr anstelliger und geschickter Menschenschlag, alles nachzuahmen und auch fertig zu bringen, was ihnen jemand vormacht. So suchten sie die Mauersicheln mit Schlingen aufzufangen, die sie einwärts zogen, wenn sie diese festgeschlungen hatten. Den Angriffsdamm unterminderten sie mit umso größerer Sachkenntnis, als es bei ihnen Erzgruben gibt und alle Arten von Minengängen bei ihnen bekannt und gebräuchlich sind. Die ganze Mauer aber hatten sie auf allen Seiten durch Türme gesichert und diese mit nassen Fellen bekleidet. Dann legten sie in Ausfällen bei Tag und Nacht Feuer an den Belagerungsdamm und griffen die mit der Schanzarbeit beschäftigten Soldaten an. Sie suchten die Höhe unserer Belagerungsstürme, so hoch sie der täglich wachsende Damm emporhob, dadurch zu erreichen, dass sie an ihre Türme verlängernde Eckbalken ansetzten. Das Vortreiben der offenen Minengänge suchten sie durch glühend gemachte, vorn zugespitzte Balken, durch zum Sieden gebrachtes Pech und durch gewaltige Steine aufzuhalten und ihr Herantreiben bis an die Schanzen zu verhindern. 23. Eckige Klammer zu: Die gallischen Mauern haben folgende Bauart. Balken werden rechtwinklig zur Mauerrichtung in einem Abstand von 2 Fuß, gleichmäßig in dieser Richtung verlaufend, auf den Boden gelegt. Dann werden sie nach der Innenseite fest verankert und mit Erde beworfen. Die Abstände aber werden auf der Außenseite mit großen Steinen ausgefüllt. Sind diese fest zusammengestampft und zusammengefügt, wird eine zweite Schicht darauf gelegt, so dass derselbe Zwischenraum bleibt und die Balken sich nicht berühren, sondern, einzeln in gleichen Zwischenräumen gelegt, durch die dazwischen gelegten Steine ohne Spielraum festgehalten werden. So wird das ganze Werk nacheinander gleichmäßig aufeinander geschichtet, bis die richtige Mauerhöhe erreicht ist. Wie ein solches Mauerwerk einerseits im äußeren Aussehen und in seiner Mannigfaltigkeit bei dem Wechsel von Balken und Steinen, die in geraden Linien geordnete Reihen bilden, nicht hässlich ist, so hat André Seitzes vor allem den sehr großen Vorteil, höchst praktisch und ein sicherer Schutz zu sein, da die Steine die Balken vor Feuer und die Balken diese gegen die Mauerbrecher schützen. Meistenteils durch 40 Fuß lange durchlaufende Querbalken statt einwärts verankert, können sie weder eingestoßen, noch auseinandergerissen werden. 24. Eckige Klammer zu: Obwohl die Belagerung durch so viele derartige Gegenmaßnahmen behindert wurde und die Soldaten die ganze Zeit hindurch durch Kälte und andauernde Regenfälle behindert wurden, überwanden sie dennoch durch ununterbrochene Arbeit alle diese Schwierigkeiten und richteten in 25 Tagen einen 330 Fuß breiten und 80 Fuß hohen Belagerungsdamm auf. Als dieser die feindliche Mauer fast berührte, ich bei der Schanzarbeit nach meiner Gewohnheit biwakierte und die Soldaten anfeuerte, die Arbeit auch nicht einen Augenblick zu unterbrechen, entdeckte man kurz nach der dritten Nachtwache, dass der Damm rauche. Die Feinde hatten ihn von einem Minengang aus in Brand gesteckt. Gleichzeitig erhob sich auf der ganzen Mauer Geschrei und erfolgte aus 2 Toren zu beiden Seiten unserer Türme ein Ausfall. Einige schleuderten Fackeln und trockenes Brennmaterial von der Mauer auf den Damm, gössen Pech und andere feuerentfachende Flüssigkeiten hinunter, so dass man kaum überlegen konnte, wo man hineilen und wo man Abhilfe schaffen sollte. Weil indessen nach meinem Befehl immer 2 Legionen vor dem Lager biwakierten und die Mehrzahl der Leute abwechselnd bei der Schanzarbeit war, geschah es schnell, dass einige an den Ausfallstellen Widerstand leisteten, andere die Türme zurückschoben und den Damm einrissen, die ganze Menge aber aus dem Lager zum Löschen herbeieilte. 25. Eckige Klammer zu: Während an allen Stellen, ein großer Teil der Nacht war schon verstrichen, gekämpft wurde, bei den Feinden immer wieder die Hoffnung auf Sieg auflebte, umso mehr, als sie die verbrannten Brustwehren der Türme sahen und bemerkten, dass man nur schwer ungedeckt zur Hilfe herankommen konnte, als immer frische Leute die Ermatteten ablösten und sie überzeugt waren, dass alle Rettung Galliens auf diesem Augenblick beruhe, geschah etwas. Vor unseren Augen, was, wie ich glaube, als der Erinnerung wert nicht übergangen werden darf. Ein Gallier schleuderte vor einem Stadttore von Hand zu Hand gereichte Talg- und Pechklumpen in der Gegend des Turmes ins Feuer. Von einem Skorpionenpfeil auf der rechten Seite durchbohrt, brach er tot zusammen. Über den daliegenden stieg einer von den nächsten und übernahm seine Aufgabe. Als er auf gleiche Weise durch ein Wurfgeschoss tödlich getroffen war, trat an die Stelle des zweiten ein dritter, an die Stelle des dritten ein vierter, und jener Platz wurde nicht eher, von Streitern entblößt, aufgegeben, bis man den Damm löschte, überall die Feinde zurückdrängte und dem Kampf ein Ende bereitete. 26. eckige Klammer zu, als die Gallier alles versucht hatten, beschlossen sie am folgenden Tage, weil nichts gelungen war, auf Betreiben und Befehl des Vercingetorix, aus der Stadt zu fliehen. Sie versuchten das in der Stille der Nacht und hofften, das ohne großen eigenen Verlust durchführen zu können, weil einerseits das Lager des Vercingetorix von der Stadt nicht weit entfernt war, andererseits aber der zusammenhängende dazwischenliegende Sumpf uns an der Verfolgung hinderte. Schon bereiteten sie dies in der Nacht vor, als die Frauen plötzlich auf die Straße rannten und unter Tränen sich ihren Männern zu Füßen warfen und sie flehentlich baten, sie und ihre Kinder nicht den Feinden zur Hinrichtung auszuliefern, sie, die die natürliche Körperschwäche an der Flucht hindere. Als sie sahen, dass die Männer bei ihrer Absicht blieben, wie ja meistens teils in der höchsten Gefahr die Furcht das Mitleid nicht aufkommen lässt, begannen sie laut aufzuschreien und verrieten uns so die Flucht. Aus Furcht davor, die Wege könnten vorher von unserer Reiterei besetzt werden, gaben sie ihren Plan auf. 27. eckige Klammer zu, als der Belagerungssturm herangerollt und die Schanzwerke, die ich hatte anlegen lassen, fertig waren, glaubte ich, als am folgenden Tag ein starker Regen einsetzte, das Unwetter sei für einen Hahnenstreich günstig, sah ich doch, dass die feindlichen Posten etwas sorgloser auf der Mauer verteilt waren. Da ließ ich meine Leute auch etwas lässiger die Schanzarbeiten verrichten und machte meine Absichten klar. Als die Legionen unter dem Schutz der Laufgänge sich unbemerkt kampfbereit gemacht hatten, feuerte ich die Soldaten an, sie sollten endlich für die so gewaltigen Strapazen die Frucht des Sieges ernten, stellte denen, die als erste die Mauer erstiegen, Preise in Aussicht und gab das Zeichen zum Angriff. Sie stürmten plötzlich von allen Seiten hervor und besetzten schnell die Mauer. 28. eckige Klammer zu, die durch die Überraschung bestürzten und von der Mauer und den Türmen verjagten Feinde stellten sich auf dem Marktplatz und auf größeren Plätzen in keilförmiger Kampfeinheit auf, entschlossen, wenn von einer Seite ein Angriff erfolge, in geschlossener Masse bis zur Entscheidung zu kämpfen. Als sie aber niemanden in die Ebene herabkommen, sondern sich rings auf der ganzen Mauer umdrängt sahen, warfen sie aus Furcht, es könne gänzlich die Hoffnung auf Flucht genommen werden, die Waffen fort und rannten in ununterbrochenem Lauf in die entferntesten Stadtteile. Dort wurde ein Teil, da sie beim engen Ausgang der Tore sich selbst bedrängten, von den Soldaten, ein Teil, der die Tore bereits verlassen hatte, von den Reitern niedergemacht. Es gab bei uns keinen Mann, der an Beute gedacht hätte. So voller Wut über das Blutbad in Genarum und die Strapazen bei den Schanzarbeiten verschonten sie weder Frauen, noch Greise, noch Kinder. Kurz, von der ganzen Zahl von 40.000 entkamen 800, die das erste Geschrei gehört und sich aus der Stadt gestürzt hatten, unversehrt zu Vercingetorix. Erst in später Nacht nahmen sie dieser in aller Stille nach der Flucht auf, aus Besorgnis, es könnten im Lager infolge ihres Zusammenströmens und aus Mitleid der Menge Unruhen ausbrechen. So hatte er schon bei Tab auf dem Wege seine vertrauenswürdigen Leute und die führenden Männer der Stämme aufgestellt und sorgte dafür, dass die Flüchtlinge geordnet und zu ihren Stammesgenossen nach den Lagerbezirken geführt wurden, welche von Anfang an jedem Stamme zugewiesen waren. 29. eckige Klammer zu, am folgenden Tage berief er eine Versammlung. Er tröstete seine Leute und sprach ihnen Mut zu, sie sollten nicht allzu sehr den Kopf hängen und sich nicht durch die Schlappe aus der Fassung bringen lassen. Die Römer hätten nicht durch Tapferkeit und in offener Feldschlacht gesiegt, sondern nur infolge ihrer Technik und Erfahrung in Belagerungen, die sie selbst nicht besäßen. Die seien auf dem Holzwege, die im Kriege immer nur glückliche Erfolge erwarteten. Er selbst sei nie für eine Verteidigung Avaricums gewesen. Dafür habe er sie selbst zu zeugen. Dem Unverstand der Biturigen und der allzu großen Nachgiebigkeit der übrigen sei es zu verdanken, dass man diese Niederlage erlitt. Diese werde er schnell durch größere Erfolge wieder wettmachen. Denn er werde die von den übrigen Stämmen Galliens, die sich noch nicht angeschlossen hätten, durch seine Umsicht gewinnen und die Einmütigkeit ganz Galliens zustande bringen. Dieser Einheiligkeit könne die ganze Welt nicht widerstehen. Das habe er beinahe schon fertiggebracht. Inzwischen sei es recht und billig, bei ihnen der gemeinsamen Sicherheit wegen durchzusetzen, dass die Befestigung des Lagers in Angriff genommen werde, um desto leichter überraschende feindliche Stürme abzuschlagen. 30. Eckige Klammer zu dieser Rede wurde von den Galliern nicht ohne Beifall aufgenommen, besonders deswegen, weil er trotz einer so schweren Niederlage den Mut nicht verloren, noch sich verborgen, noch dem Anblick der Menge sich entzogen hatte. Man glaubte auch, dass er alles vorausschaue und vorausahne, weil er, als noch alles beim Alten stand, zuerst dafür gewesen war, dass man Avaricum einäschern, dann erst, dass man es räumen müsse. Daher wuchs, wie sonst bei Feldherrn Unglück das Ansehen mindert, bei ihm ganz im Gegenteil von Tag zu Tag trotz der erlittenen Niederlage der Einfluss. Zugleich versprachen sie sich infolge seiner Zusicherung viel vom Anschluss der übrigen Stämme. Zunächst machten sie sich daran, das Lager zu befestigen. So sehr waren die an Arbeit nicht gewöhnten Menschen aufgerüttelt, dass sie jeden Befehl über sich ergehen lassen und ertragen zu müssen glaubten. 31. Eckige Klammer zu nicht minder richtete Vercingetorix, wie er es versprochen hatte, sein Sinnen und Trachten darauf, die übrigen Stämme zu gewinnen, und suchte, ihre Fürsten durch Versprechungen und Geschenke an sich zu ziehen. Hierfür suchte er sich geeignete Männer aus, von denen ein jeder befähigt war, durch verführerische Worte oder durch ihre Freundschaft andere sehr leicht zu gewinnen. Er sorgte dafür, dass die, welche nach dem Fall Avaricums geflohen waren, wieder bewaffnet und ausgerüstet wurden. Zugleich befahl er, um die geschwächte Truppenzahl aufzufüllen, den Stämmen, eine bestimmte Zahl von Soldaten zu stellen, ordnete an, in welcher Stärke und bis zu welchem Tage sie im Lager eintreffen sollten, und ließ alle Bogenschützen, deren es in Gallien sehr viele gab, sammeln und zu sich schicken. Hierdurch wurden die Verluste von Avaricum rasch wieder aufgefüllt. Inzwischen stellte sich bei ihm Teutomatus, der Sohn des Olovico, der König der Nitioproger, dessen Vater von unserem Senat den Ehrentitel Freund erhalten hatte, mit einer großen Zahl eigener und in Aquitanien angeworbener Reiter ein. 32. Eckige Klammer zu. Ich blieb mehrere Tage in Avaricum, erbeutete dort eine Riesenmenge Getreide und sonstigen Proviant und ließ das Heer sich von den Strapazen und Entbehrungen erholen. Als der Winter beinahe zu Ende war und ich durch die Jahreszeit selbst an die Kriegführung gemahnt wurde und beschlossen hatte, gegen den Feind zu marschieren, sei es, um ihn aus den Sümpfen und Wäldern hervorzulocken oder ihn durch Blockade in die Knie zu zwingen, erschienen bei mir als Gesandte die Fürsten der Hadur mit der Bitte, dem Stamm in höchster Not zu Hilfe zu kommen. Die Lage sei höchst gefährlich, weil, während nur ein oberster Beamter von Alters her gewählt zu werden und die königliche Gewalt ein Jahr lang auszuüben pflege, zwei das Amt ausübten und beide behaupteten, gesetzlich gewählt zu sein. Der eine von ihnen sei Canvictolitavis, ein einflussreicher und vornehmer junger Mann, der andere Cotus, einer uralten Familie entstammend und ebenfalls sehr mächtig, mit großen verwandtschaftlichen Verbindungen, dessen Bruder Valetiacus im letzten Jahre das gleiche Amt bekleidet habe. Der ganze Stamm stehe unter Waffen. Der Senat, das Volk, die Gefolgschaften eines jeden seien in zwei Parteien gespalten. Wenn der Zwist weiter geschürt werde, werde es dazu kommen, dass ein Teil des Stammes mit dem anderen im Kampfe zusammengerate. Dass dies nicht geschehe, hänge von meiner Umsicht und meinem Einfluss ab. 33. Eckige Klammer zu. Obwohl ich es für nachteilig hielt, Krieg und Feind hinter mir zu lassen, so wusste ich doch recht wohl, wie große Nachteile aus Parteispaltungen zu erwachsen pflegen. Damit nicht ein so bedeutender und mit unserem Volk so eng verbündeter Stamm, den ich selbst immer gefordert und auf jede Art und Weise ausgezeichnet hatte, zur Waffengewalt schreite und die Partei, die zu mir weniger Vertrauen habe, die Hilfe des Vercingetorix sich herbeihole, glaubte ich, dagegen alle Vorkehrungen treffen zu müssen. Weil nach dem Gesetz der Hadur der oberste Beamte sein Land nicht verlassen durfte, beschloss ich, um nicht den Anschein zu erwecken, etwas von ihrem Recht oder ihren Gesetzen geschmälert zu haben, persönlich zu den Häduern zu kommen, und entbot den ganzen Senat und die streitenden Parteien zu mir nach Diketia. Als fast der ganze Stamm sich dort eingefunden hatte, erfuhr ich, dass bei einer Zusammenkunft einiger weniger an einem verfassungswidrigen Ort und zu verfassungswidriger Zeit der eine Bruder vom andern als gewählt ausgerufen worden war, während die Gesetze es verbieten, dass zwei aus einer Familie zu ihren Lebzeiten zu Beamten gewählt werden oder auch nur dem Senat angehören dürfen. Daher zwang ich Cotus, sein Amt niederzulegen, und ordnete an, dass Canvictulitavis es übernehme, der nach altem Stammesbrauch durch die Priester gewählt worden war. 34. Eckige Klammer zu: Nach diesem Entscheid legte ich den Häduern eindringlich ans Herz, allen Streit und Parteihäder zu vergessen, sich um nichts anderes zu kümmern, sondern ganz für den Krieg sich einzusetzen und mit den Belohnungen, die sie verdient hätten, bei mir nach der Niederringung Galliens sicher zu rechnen. Sie sollten mir die gesamte Reiterei und 10.000 Unberittene sofort schicken, die ich zur Sicherung der zuvor auf feste Plätze verteilen wollte. Darauf teilte ich das Heer in zwei Teile, zwei Legionen ließ ich unter Führung des Labienus in das Gebiet der Senonen und Parisier führen, während ich mit 6 längs des Flusses Allier in das Gebiet der Arverner nach Gergovia vorrückte. Einen Teil der Reiterei übergab ich jenem, den anderen behielt ich für mich. Als dies Vercingetorix erfuhr, ließ er alle Flussbrücken abbrechen und marschierte auf der anderen Flussseite. 35. Eckige Klammer zu: Als jedes Heer in Sicht des anderen war und beide ungefähr einander gegenüber ein Lager aufschlugen, ließ Vercingetorix Beobachtungsposten verteilen, damit wir nicht irgendwo eine Brücke schlügen und die Truppen hinüberführten. Ich befand mich also in der schwierigen Lage, einen größeren Teil des Sommers durch den Fluss festgehalten zu werden, da der Allier in der Regel vor dem Herbst nicht an einer seichten Stelle überschritten werden kann. Damit dies nicht eintrete, schlug ich an einer waldreichen Stelle in der Gegend einer der Brücken, die Vercingetorix hatte abreißen lassen, ein Lager auf und blieb am nächsten Tage in guter Deckung mit 2 Legionen zurück. Die übrigen Truppen schickte ich mit dem gesamten Tross, wie sonst, weiter, jedoch nach Teilung einiger Kohorten, damit die Zahl der Legionen die gleiche geblieben zu sein schien. Diese übrigen Truppen erhielten den Befehl, möglichst weit zu marschieren. Als ich aus der Tageszeit schloss, dass sie bereits wieder lagerten, begann ich unter Benutzung der Stützbalken, deren unterer Teil unversehrt geblieben war, eine Brücke zu schlagen. Ich vollendete schnell das Werk, führte die Legionen herüber, wählte einen geeigneten Platz für ein Lager und rief die übrigen Truppen zurück. Vercingetorix rückte, um nicht gegen seinen Willen zum Kampf gezwungen zu werden, in Allmärschen weiter. 36. Eckige Klammer zu: Ich gelangte von dort am 5. Marschtage nach Gergovia. An diesem Tage kam es nur zu einem leichten Reiterscharmützel. Als ich die Lage der Stadt erkundete, welche, auf einem sehr hohen Berg gelegen, auf allen Seiten schwer zugänglich war, gab ich die Hoffnung, sie zu erobern, auf, beschloss aber, nicht eher die Blockade einzuleiten, bis ich die zuvor geregelt hatte. Vercingetorix aber hatte auf einem Berge in der Nähe der Stadt sein Lager aufgeschlagen, in mäßigen Zwischenräumen die Truppen der einzelnen Stämme gesondert aufgestellt, alle Höhen dieses Bergzuges, soweit man herabblicken konnte, besetzt und bot so einen erschreckenden Anblick. Die Stammesfürsten, die er sich für den Kriegsrat ausgesucht hatte, ließ er alltäglich in der Frühe bei sich versammeln, sei es, dass etwas mitgeteilt oder angeordnet werden musste, und ließ keine Stunde des Tages vorübergehen, ohne in einem Reitergefecht unter Einsatz der Bogenschützen zu erprappen, was an Mut und Tapferkeit in einem jeden seiner Leute steckte. In der Nähe der Stadt erhebt sich hart am Fuße des Berges ein hervorragend befestigter und nach allen Seiten stark abfallender Hügel. Wenn wir diesen besetzten, konnten wir wahrscheinlich die Feinde zum großen Teil am Wasser holen und am unbehelligten Foragieren hindern. Indes wurde er vom Feinde mit einem freilich nicht allzu starken Posten gehalten. Gleichwohl verließ ich in der Nacht in aller Stille das Lager, vertrieb, bevor aus der Stadt Hilfe gebracht werden konnte, den Posten, bemächtigte mich des Platzes, legte dorthin zwei Legionen und zog einen 12 Fuß breiten Doppelgraben vom größeren Lager zum kleineren, damit man sicher vor plötzlichem feindlichem Einbruch sogar einzeln hin und her gehen konnte. 37. Eckige Klammer zu: Während dieser Vorgänge bei Gekovia verhandelte der Hadouakan Victoritavis, dem, wie erwähnt, das höchste Amt zugesprochen war, von den Afernern durch Geld bestochen, mit einigen jungen Männern. Ihr Führer war Litavicus im Bunde mit seinen zwei Brüdern, aus angesehen stehe Familie stammend. Mit diesen teilte Can Victoritavis die Bestechungssumme und mahnte sie, dass sie frei, zur Herrschaft geboren und bestimmt seien. Ganz allein der Stamm der Hadua sei imstande, den ganz sicheren Sieg Galliens zu verzögern. Durch sein Ansehen würden die übrigen zurückgehalten. Wenn er für die gemeinsame Sache gewonnen sei, werde es in Gallien keinen Platz mehr für die Römer geben, sich festzusetzen. Er habe zwar einige Dienste von mir empfangen, indessen nur so, dass er bei mir zu seinem guten Recht gelangt sei. Aber mehr schulde er der gemeinsamen Freiheit. Warum sollten denn auch die Hedua lieber in ihren Rechts- und Gesetzesangelegenheiten Cäsars Entscheidung anrufen, als die Römer die der Hedua? Schnell ließen sich die jungen Leute durch die Worte ihres höchsten Beamten und durch die Belohnung verleiten. Während sie offen erklärten, sie wollten sogar an die Spitze des Unternehmens treten, wurde nach einem Weg zur Ausführung gesucht, weil sie nicht das Vertrauen hatten, der Stamm könne so ohne weiteres zum Beginn des Krieges veranlasst werden. Man beschloss, Litavicus den Befehl über die 10.000 Mann zu geben, die mir zur Hilfe geschickt werden sollten. Er solle für ihren Abmarsch sorgen, und seine Brüder sollten zu mir vorauseilen. Wie man die übrigen Maßregeln ergreifen solle, setzten sie fest. 38. Eckige Klammer zu: Litavicus übernahm das Heer, versammelte, als er ungefähr 30 Meilen von Gekovia entfernt war, plötzlich die Soldaten und sprach unter Tränen: Wohin gehen wir, Kameraden? Unsere gesamte Reiterei, der gesamte Adel ist umgekommen. Die Stammesfürsten Eporedorix und Viridomarus sind, des Verrates beschuldigt, von den Römern ohne Verhör hingerichtet worden. Aber höret dies von denen, die gerade dem Blutbad entronnen sind. Ich kann nämlich aus Schmerz über den an meinen Brüdern und Verwandten verübten Mord nicht ausführen, was vorgefallen ist. Es wurden dann die vorgeführt, die er genau unterrichtet hatte, was er gesagt haben wollte, und die der Menge bestätigten, was Litavicus verkündet hatte: Die Reiter der Hadua seien niedergemacht, weil sie angeblich mit den Afernern verhandelt hatten. Sie selbst hatten sich in der Soldatenmenge versteckt und seien gerade nach dem Blutbad entronnen. Die Hadua schrien laut auf und beschworen Litavicus, sie zu retten. Als ob wirklich, rief er, es da noch etwas zu überlegen gebe und es nicht vielmehr notwendig sei, nach Gekovia zu eilen und uns mit den Afernern zu verbinden. Oder zweifeln wir daran, dass die Römer nach diesem schrecklichen Verbrechen nicht schon herbeieilen, uns niederzumetzelten? Daher lasset uns, wenn noch etwas Mut in uns steckt, den Tod derer rächen, die auf jämmerlichste Weise umgekommen sind, und diese Räuber erschlagen. Er wies auf die römischen Bürger, die im Vertrauen auf seinen Schutz sich bei ihm befanden. Gleich darauf ließ er eine Riesenmenge Getreide und Proviant plündern und sie selbst unter grausamen Martern hinrichten. Er schickte im Stamm der Hadua Boten herum und suchte, auch sie durch die gleiche Lüge von dem an den Reitern und Adligen verübten Mord aufzupeitschen. Er forderte sie auf, in ähnlicher Weise wie er selbst Rache für die ihnen zugefügten Verbrechen zu nehmen. 39. Eckige Klammer zu: Der Hadua Eporedorix, ein junger Mann aus vornehmstem Geschlecht und höchst angesehen in seinem Land, und mit ihm Viridomarus, ebenso alt und gleich einflussreich, aber nicht so adliger Herkunft, ich hatte ihn, als er mir von Diviciacus zugeführt worden war, aus unbedeutender Stellung zu sehr hoher Würde gebracht, Bindestrich, waren, namentlich von mir angefordert, mit den Reitern gekommen. Unter ihnen herrschte Streit um den Vorrang, und in jenem Zwist der Beamten hatte sich der eine mit aller Kraft für Can Victoritavis, der andere für Cotus eingesetzt. Eporedorix hinterbrachte mir, so wie er von der Absicht des Litavicus erfuhr, die Sache ungefähr um Mitternacht. Er bat mich, nicht zuzulassen, dass der Stamm aufgrund verkehrter Ratschläge junger Leute die Freundschaft mit unserem Volke aufgebe. Ich sollte bedenken, dass es so weit kommen werde, wenn sich mit dem Feind so viele tausend Menschen verbänden, deren Rettung weder die Angehörigen versäumen dürften, noch der Stamm selbst gering anschlagen könne. 40. Eckige Klammer zu. Ich war über diese Nachricht sehr beunruhigt, weil ich immer für den Stamm der Haduer eine besondere Vorliebe hatte, und führte unbedenklich vier schlagfertige Legionen und die Reiterei aus dem Lager. Und es blieb unter solchen Verhältnissen keine Zeit übrig, das Lager zusammenzuziehen, weil alles von der Schnelligkeit abhing. Ich ließ den Gaius Fabius mit zwei Legionen zu seinem Schutz zurück. Als ich befahl, die Brüder des Litavicus festzunehmen, musste ich kurz darauf erfahren, dass sie zum Feinde geflohen waren. Ich ermunterte die Soldaten, sie sollten in solcher Notzeit nicht über die Strapazen des Marsches missmutig werden, rückte unter höchster allgemeiner Kampfbegeisterung 25 Meilen vor, sichtete den Zug der Haduer, ließ die Reiterei vorrücken, hielt ihren Marsch auf, verbot aber allen streng, zu töten. Epuridorix und Viridomarus, diese wurden für tot gehalten, befahl ich, mit den Reitern mitzureiten und ihre Leute anzureden. Als die Haduer sie erkannten und den Betrug des Litavicus durchschauten, begannen sie, die Hände hochzuheben, die Waffen wegzuwerfen und um ihr Leben zu flehen. Dieser floh mit seinen Lehnsleuten nach Gergovia. Nach gallischer Sitte war es verboten, selbst in der größten Gefahr die Lehnsherren zu verlassen. 41. Eckige Klammer zu. Ich schickte zum Stamm der Haduer Gesandte, welche ihnen nahelegen sollten, dass die Männer, die ich nach Kriegsrecht hätte töten können, durch meine Nachsicht begnadigt wurden, gönnte meinem Heer eine dreistündige Rast und marschierte nach Gergovia. Mitten auf dem Marsche meldeten mir von Fabius geschickte Reiter, wie gefährlich es dort stand. Sie berichteten, dass das Lager von der gesamten Streitmacht bestürmt worden sei, wobei beim Feinde häufig frische Truppen die Ermüdeten ablösten, während unsere Männer, durch die ununterbrochenen Strapazen ermattet, wegen der Größe des Lagers ständig ohne Ablösung auf dem Walle ausharren müssten. Durch starken Beschuss mit Pfeilen und Geschossen aller Art seien viele verwundet. Um durchzuhalten, seien die Wurfgeschütze von großem Nutzen gewesen. Nach Abzug der Feinde verrammle Fabius die Tore bis auf zwei, bringe die Brustwehren auf den Wall und rüste sich auf den kommenden Tag für den gleichen Angriff. Als ich das hörte, kam ich bei Höchstleistung der Truppe noch vor Sonnenaufgang ins Lager. 42. Eckige Klammer zu. Während dieser Ereignisse in Gergovia ließen sich die Haduer, als sie die ersten Nachrichten von Litavicus erhielten, keine Zeit zur Untersuchung. Einige trieb die Habgier, andere der Zorn und die Verwegenheit, die diesen Menschen ganz besonders angeboren ist, so, dass sie flüchtige Gerüchte für Wahrheit hielten. Sie plünderten Hab und Gut der römischen Bürger, veranstalteten ein Blutbad und schleppten sie in die Knechtschaft. Die sich zum Schlimmen neigende Sache verschlimmerte Convicto Litavis und trieb das Volk so zur Raserei, dass es sich scheute, nach dem begangenen Verbrechen wieder zur Vernunft zu kommen. Den Militärtribunen Marcus Aristius, der zur Legion marschierte, verwiesen sie unter Zusicherung freien Geleites aus der Stadt Cavellonum. Ebenso zwangen sie die Römer, welche sich zu Handelszwecken dort niedergelassen hatten, die Stadt zu verlassen. Diese überfielen sie unterwegs ununterbrochen und raubten ihnen das Gepäck. Als sie sich zur Wehr setzten, bedrängten sie sie Tag und Nacht. Es gab auf beiden Seiten viele Tote, und sie zogen eine noch größere Menge Bewaffneter herbei. 43. Eckige Klammer zu. Als aber inzwischen die Nachricht eintraf, dass alle ihre Truppen in meiner Hand sich befänden, liefen sie zu Aristius und beteuerten, nichts sei auf Staatsbeschluss unternommen worden. Sie ordneten eine Untersuchung wegen des Raubes an, zogen das Vermögen des Litavicus und seiner Brüder ein und schickten Gesandte zu mir, um sich zu entschuldigen. Dies taten sie, um ihre Landsleute wiederzubekommen. Aber schuldbedeckt und geblendet durch den Gewinn, den sie aus den geraubten Gütern ziehen wollten, viele wurden ausgeplündert, und aus Furcht vor Strafe begannen sie, Kriegspläne zu schmieden, und wiegelten die übrigen Stämme durch Gesandtschaften auf. Obwohl ich dies wusste, redete ich doch die Gesandten möglichst freundlich an, wegen der Unwissenheit und des Leichtsinns der Menge urteilte ich keineswegs so scharf über den Stamm und ließe in meinem Wohlwollen für die Heldur durchaus nicht nach. Da ich einen größeren Aufstand Galliens befürchtete, überlegte ich, um nicht rings von allen Stämmen angegriffen zu werden, wie ich von Gergovia abrücken und wieder das ganze Heer zusammenziehen könne, ohne dass der aus Besorgnis vor dem Abfall erfolgte Abmarsch einer Flucht ähnlich schien. 44. Eckige Klammer zu. Während ich so überlegte, schien sich mir die Gelegenheit zu einem Handstreich zu bieten. Denn als ich ins kleinere Lager zur Überprüfung der Schanzarbeit kam, bemerkte ich, dass die von den Feinden besetzte Anhöhe von Soldaten fast entblößt war. An den vorangegangenen Tagen konnte man sie kaum vor Truppen einsehen. Voller Staunen fragte ich die täglich in großer Menge zu mir kommenden Überläufer nach dem Grunde. Einstimmig sagten sie aus, was ich auch schon durch Spätrups festgestellt hatte, dass der Rücken dieser Anhöhe fast eben, aber bewaldet und schmal war. Dort gäbe es auch einen Zugang zum anderen Stadtteil. Die Feinde fürchteten sehr für diese Stelle und zweifelten nicht, dass sie nach Besetzung des einen Hügels, wenn sie auch noch den zweiten verlören, fest eingeschlossen und von jedem Rückzug und jedem Vorragieren abgeschnitten wären. Diesen Platz zu befestigen, seien alle von Fazingetorix eingesetzt worden. 45. Eckige Klammer zu. Als ich das erfuhr, schickte ich um Mitternacht mehrere Reitergeschwader dorthin. Diesen befahl ich mit etwas mehr Lärm überall herumzustreifen. Bei Tagesanbruch ließ ich einen großen Teil der Packpferde und Maultiere vorführen, von diesen die Packtaschen abschnallen und die Maultiertreiber mit Reiterhelmen, sie sahen aus wie Reiter und spielten auch diese Rolle, auf den Hügeln herumreiten. Diesen gab ich einige Reiter mit, welche, um sich bemerkbar zu machen, weiter umherstreiften. Ich befahl allen, auf großen Umwegen auf dieselben Punkte zuzureiten. Das wurde von weitem aus der Stadt gesehen. Man konnte von Gergovia ins Land hinabschauen. Aber auf so große Entfernung konnte man nicht feststellen, was wirklich vorging. Eine Legion schickte ich auf denselben Höhenwegen aus, ließ sie ein wenig vorgehen, dann etwas weiter unten halten und in den Wäldern Deckung nehmen. Bei den Gallien verstärkte sich der Verdacht, und alle ihre Truppen wurden dorthin zum Schanzen geschickt. Als ich das Lager von Feinden entblößt sah, führte ich die Soldaten mit verdeckten Abzeichen und verhüllten Adlern in kleinen Trupps, damit sie nicht von der Stadt aus bemerkt würden, aus dem größeren Lager ins kleinere hinüber und setzte den Legaten, denen ich das Kommando über die einzelnen Legionen gegeben hatte, meinen Plan auseinander. Vor allem schärfte ich ihnen ein, die Soldaten zusammenzuhalten, damit sie nicht im Kampfeseifer oder aus Beutegier allzu weit vorrückten. Ich machte ihnen klar, welche Gefahren ungünstiges Gelände in sich berge. Diese könnten allein durch Schnelligkeit behoben werden. Es handle sich um einen raschen Handstreich, nicht um einen Kampf. Nach diesen Erklärungen gab ich das Zeichen zum Kampfe und schickte die Heduer auf der rechten Seite auf einem anderen emporführenden Wege gleichzeitig dorthin.